Un tournage de film, ça ressemble exactement au trajet d'une diligence au Far West. Filme drehen ist wie eine Postkutschenfahrt im Wilden Westen. Am Anfang denkst du an eine nette Reise. Dann hoffst du nur noch, dein Ziel überhaupt zu erreichen. D'abord, on espère faire un beau voyage, et puis très vite, on en vient à se demander, si on arrivera à destination. Platz 5. 50 Shades of Grey von Sam Taylor Johnson. Haben Sie Kabelbinder? Kabelbinder, ja, haben wir. Rückblende. 1956 hielt Max Ophüls einen Vortrag vor Frankfurter Industriellen. Gedanken über Film war das Thema, doch diese Gedanken, die Max Ophüls vor knapp 6 Jahrzehnten entwickelte, sind keine ollen Kamellen, im Gegenteil. Ein Film kostet Geld, ein Film muss zu errechnen sein. Alles das ist eine Maschinerie, die der künstlerischen Freiheit und Intuition entgegengesetzt ist. Platz 4. Kingsman, The Secret Service von Matthew Vaughn. Wollen wir hier den ganzen Tag nur herumstehen oder kämpfen wir? Max Ophüls beginnt seinen Vortrag mit einer wunderbaren Anekdote. Einmal war er als Junge mit der Straßenbahn an der Frankfurter Oper vorbeigefahren, darin eingemeißelt, das Leitmotiv der Weimarer Klassik. Dem wahren, schönen, guten. Abends war Max bei seinem Großvater zu Besuch, einem Händler, und auf die Frage, was er, Max, denn so gesehen habe über den Tag, liefert der Junge eine herrliche Verballhornung. Den schönen, guten Waren. Aus dieser Anekdote entwickelt Max Ophüls in seinen Gedanken über Film eine Analyse übers Filmemachen und das Filmgeschäft, das wie ein Kommentar zum aktuellen Kino klingt. Film muss ein Kampf sein zwischen den schönen, guten Waren und dem wahren, schönen, guten. Ein Kampf, der heute nur noch selten gelingt. Oder ist so ein Gedanke falsche Nostalgie? Platz 3. Die Bestimmung. Insurgent von Robert Schwentke. Wenn nicht, dass noch jemand meinetwegen stirbt. Niemand wird deinetwegen sterben, Trish. Max Ophüls fragt sich schon 1956 etwas, das genauso quälend und verzweifelt das aktuelle Blockbuster-Kino unserer Tage betrifft. Und warum sehen sie sich alle gleich? Weil Drama kein Massenartikel sein kann. Und findet einen Begriff, der sich ebenfalls nicht erledigt hat. Ein wahrer Terminus technicus über das Kino. Geheimnisfilm. Max Ophüls historisches Hörstück von 1956 analysiert also nicht nur das Filmgeschäft, sondern eben auch seine, man möchte sagen, Widersprüche, die über die Filmepochen hinweg gelten. Platz 2. Cinderella von Kenneth Branagh. Denk daran, die Kraft der Magie hält nicht ewig. Um Mitternacht beim letzten Glockenschlag ist der Zauber vorbei. Ach ja, und dann natürlich die Frage aller Fragen, die nach dem Erfolg, die ohne Frage nicht nur die Filmemacher wie Kenneth Branagh, Matthew Vaughn oder Robert Schwentke oder Sam Taylor Johnson quält, treibt, verzweifeln lässt, obwohl sie sich in dieser Woche hier oben auf den 5 ersten Plätzen der Charts tummeln. Aber wie lange noch? Und ist dann schon genug eingenommen? Deswegen könnte Max Ophüls vom Kino-Olymp herab heute sogar diesen Nachgeborenen zurufen: Ich weiß, wie es euch geht. Lola Montes, Ophüls letzter Film, 1955, ein Jahr vor dem Vortrag im Kino, fiel bei Publikum wie Kritik total durch und spielte viel weniger ein als erwartet. Heute gilt Lola Montes als Meisterwerk, als Klassiker des Kinos. Platz 1. Shaun, das Schaf von Mark Burton und Richard Starzec. Der Erfolg also. Auch darüber reflektierte Max Ophüls schon 1956 in seinen Gedanken über Film, jetzt als Hörbuch bei Speak Low auf CD erschienen. Auch darüber dachte er also nach. Ein Film muss zu errechnen sein. Darüber, was jeden Produzenten schlaflose Nächte bereitet. Ist in allen Ländern der Wunsch, den Erfolg vorberechnen zu können, nicht abgestorben? Und natürlich ist dieser Wunsch ein Irrglaube und ergeht sich an dem Geheimnisvollen unseres Berufes.